Meine Damen und Herren, das Briefeschreiben ist im Zeitalter der modernen Kommunikationsmittel zu einer raren Beschäftigung geworden. Für die meisten von uns reduziert es sich auf ein paar obligatorische Zeilen ans Finanzamt, den Hausverwalter oder die Krankenkasse. Sehr geehrte Damen und Herren, mit freundlichen Grüßen. Wie lapidar verglichen mit der komplizierten Titulatur, derer sich ein Georg Christoph Lichtenberg vor 200 Jahren noch zu bedienen wusste. Zum Beispiel in einem Schreiben an die Obrigkeit in Hannover. Königlich-Großbritannische zur kurfürstlich-braunschweigisch-lüneburgischen Landesregierung hochverordnete Herren geheime Räte, hochgeborene, hochgebietende Herren. Doch der Göttinger Experimentalphysiker, Satiriker und Aphoristiker hatte auch viel Sinn für die kleinen Dinge dieser Welt, wie zum Beispiel für einen Hosenknopf, dem er eine vorzügliche Rede widmete. Lichtenberg war ein Briefeschreiber par excellence. 1650 Briefe aus 4 Jahrzehnten seines Lebens sind erhalten und sie gehören zu den Kostbarkeiten der Literatur des 18. Jahrhunderts. Michael Maurer hat Lichtenbergs Briefe wiedergelesen und die nun folgende Sendung geschrieben, die den Titel trägt: Die Kunst, sich selbst auszusprechen, so individuell als möglich. Das 18. Jahrhundert könnte man ein Zeitalter des Briefes nennen. Und dies gewiss nicht nur deshalb, weil es noch kein Telefon gab, sondern vor allem, weil diese Form der geschriebenen Mitteilung von der gebildeten Schicht als ihrem Ausdrucks-, Empfindungs- und Selbstdarstellungsideal entsprechend begriffen und in besonderer Weise gepflegt wurde. Einer der lebendigsten, ehrlichsten und anmutigsten Briefschreiber seiner Zeit war Georg Christoph Lichtenberg, der sich einmal selbst scherzhaft einen Cäsar im Briefeschreiben nannte. Wenn ich gleich nicht 3 zugleich diktieren konnte wie dieser, so konnte ich doch 10 hintereinander schreiben. Lichtenberg war fähig, Briefe con amore zu schreiben. Und Briefe, die man noch nach langer Zeit wieder zu lesen Lust hätte, müssen ja wohl so geschrieben sein. Auch manche seiner Zeitgenossen würdigten schon das Entzückende und Geistreiche seiner Briefe. So schrieb etwa der junge Weltumsegler Georg Forster 1778, als er Professor in Kassel war, einmal an einen Freund: Ich kriege posttäglich einen herrlichen Brief von Lichtenberg, der mir eine recht deliziöse Nahrung gibt. Es ist wirklich etwas Köstliches, so einen Korrespondenten in der Nähe zu haben. Georg Christoph Lichtenberg, geboren 1742, gestorben 1799, war Professor der Philosophie in Göttingen, der erste deutsche Lehrstuhlinhaber, der sich hauptsächlich mit Experimentalphysik befasste. In seinen Anfangsjahren beschäftigte er sich vor allem mit Astronomie und der gerade entstehenden Elektrizitätslehre, später mit der Theorie der Gase, der Luftarten, wie man damals sagte. Sein Nachruhm beruht vor allem auf seinen nicht zur Publikation bestimmten Aufzeichnungen, um deretwillen ihn Schopenhauer und Kierkegaard, Nietzsche und Musil über alles schätzten. Lichtenberg gilt als Schöpfer des Aphorismus in Deutschland. Auch die meisten seiner Briefe waren nie für eine Veröffentlichung vorgesehen. Wahrscheinlich hätten sich ihm die Haare gesträubt, wenn er geahnt hätte, dass so manches private Briefchen nach Jahrzehnten, ja nach Jahrhunderten noch von Fremden gelesen würde. Lichtenberg war nämlich ängstlich darauf bedacht, dass ja nichts an die Öffentlichkeit kam, was ihn hätte kompromittieren können. Schon 1777, als sein Freund Kaltenhofer, der Göttinger Radierer, starb, galt seine erste Sorge den Briefen, die ihm die Erben zurückschicken oder vernichten sollten. Lichtenberg selbst räumte beiseite, was er konnte. Nach Lichtenbergs Tod bearbeiteten seine Söhne den Briefnachlass, indem sie wegließen oder ausstrichen, was ihnen unanständig, ärgerlich oder dem Andenken ihres Vaters abträglich schien. Trotzdem hat sich auf verschiedenen Wegen gar manches erhalten, was dieser doppelten Zensur entging. Die neuesten Herausgeber der Briefe Lichtenbergs rechnen mit 1650 erhaltenen Briefen aus 4 Jahrzehnten an 385 verschiedene Korrespondenten. Das ist gewiss nur ein Bruchteil von allem, was geschrieben wurde. Vielleicht ist es aber doch ein beträchtlicher Bruchteil. Denn man darf wohl annehmen, dass diese herrlichen Briefe auch sorgfältig aufbewahrt wurden von Empfängern, die sie zu schätzen wussten. Wer würde es wohl vergessen, wenn er anlässlich der Geburt eines Söhnchens einen Brief bekommen würde, wie ihn Lichtenberg 1788 an seinen Freund Hollenberg schrieb, der ihn als Paten des Neugeborenen ausgewählt hatte. Liebster Freund, legen Sie mir um Himmels Willen nicht zur Nachlässigkeit aus, dass ich Ihren mir so lieben Brief etwas spät beantworte. Eigentlich hätte ich sagen sollen: Erklären Sie, lieber freundschaftlicher Mann, Ihrer Frau Liebsten, dass meine etwas verspätete Antwort nicht aus Nachlässigkeit fließe. Denn Sie, weiß ich, kennen mich und wissen, wie sehr mich alles interessiert, was Sie angeht und wie viel Vergnügen mir jeder Umstand macht, der mich in nähere Verbindung mit Ihnen und Ihrer Familie bringt. Also, es lebe der Dauphin Bernhard I. und seine wackeren Eltern und tausendfacher Dank für die Ehre der Gevatterschaft. Ich war wirklich willens, dem Kleinen selbst zu schreiben. Und ich bedachte erst sehr spät, dass er den Brief schwerlich würde lesen können. Er fing so an. Willkommen, lieber Kleiner, in diesem Jammertal. Es freut mich ungemein, dich hier zu sehen. Allein, nimm dich in Acht. Du kannst gar nicht glauben, was das für ein Nest ist, die Welt. Wenn du glücklich sein willst, so halte dich um Himmels Willen mit deinem Fuhrwerk auf der Chaussee, denn sonst riskierst du, dass dir die Pfaffen die Pferde ausspannen. Und da sitzest du dann. Oder kürzer, tue in allen Stücken wie dein braver Vater und in den allerwenigsten wie dein braver Pate, so kann es dir nicht fehlen. Übrigens, weine mir nicht zu viel, zumal sei des Nachts ruhig und bedenke, dass deine rechtschaffende Mutter auch schlafen will und dass sie am Tage, wenn du schläfst, mehr zu tun hat, als auch zu schlafen. Fängst du an zu laufen, so will ich dir zwar erlauben zu fallen, denn ein rechtschaffener Junge fällt wenigstens des Tages dreimal. Stürze mir aber ja nicht auf den sogenannten Hirnkasten, denn den hat dir der liebe Gott gegeben, um Kompendia zu schreiben. Und nicht auf die Nase, denn die dient, Brillen darauf zu setzen. Sondern du wirst bald finden, dass dich die Natur in der Mitte des Leibes, notabene nach hinten, mit zwei Polstern versehen hat, die man Hinterbacken nennt. Sieh, lieber Kleiner, diese beiden Dinge haben sonst keinen Nutzen in der Welt als folgenden, der sich füglich unter vier Nummern bringen lässt. Erstens, bei Erlernung der lateinischen Sprache und des Christentums oder Ungezogenheiten, darauf anfangs mit der Hand gekloppt und bei reiferem Verstande mit Ruten gestrichen zu werden. Zweitens, darauf zu fallen. Wenn du also merkst, dass der Fall auf den Kopf gehen würde, so gibst du dir einen Schwung und fällst auf die respektiven Fallkissen. Drittens, sich darauf niederzulassen oder, wie man spricht, sich zu setzen. Weil nämlich die Stühle der Patriarchen von Holz oder Stein waren, so musste die Natur die Kissen am Leibe anbringen. Heutzutage, da zumal die Vornehmern diese natürlichen Polster öfters verspielen, so hat man die Hinterbacken auf den Stühlen selbst angebracht. Viertens, und das ist ein Hauptgebrauch, wenn dich ein schlechter Junge schimpft, der nicht einmal Herz hat, dir so lange Stich zu halten, bis du ihm ein paar Ohrfeigen geben kannst, so machst du deinen Rock hinten auseinander und weißt ihm deine Polster. Diese Rache trägt, je nachdem der Feind gute Augen hat, weiter als eine gezogene Büchse oder Feldschlange und tötet niemanden, darf aber auch nie gebraucht werden als da, wo keine Hoffnung ist, einen Schurken mit dem Arm oder mit dem Degen zu erreichen. Bei gelehrten Streitigkeiten gilt indessen diese Art von Gegenwehr nicht. Die Gelehrten haben einen ganz eigenen Hintern, den man den moralischen zu nennen pflegt und der nicht in der Mitte des Systems liegt. Wie man sich den einander weiset, wirst du auf Universitäten lernen, wo man reichlich Gelegenheit findet, sich zu unterrichten. Die Wissenschaft heißt die Polemik. Liebster Freund, verzeihen Sie mir diesen kleinen Mutwillen. Er ist lediglich durch die Freude erweckt worden, die mir Ihr vortrefflicher Brief, der hier vor mir liegt, gemacht hat. Ich konnte Ihnen keinen besseren Beleg von der Wahrheit meiner Empfindung geben als einen solchen. Denn die Worte zu einer Antwort enthalten selbst die Briefsteller, ebenso wie man heutzutage die Arschbacken aus Reh- und Pferdehaar und Eiderdaunen auf die Stühle und Bergeren schnallt. Mangel an Empfindung hingegen lässt sich nicht durch Affektation ersetzen. Nun, liebster Freund, empfehlen Sie mich Ihrer Frau Liebsten recht herzlich, sowie dem Dauphin, der ich mit wahrer Freundschaft und Ergebenheit verharre, ganz der Ihrige, Georg Christoph Lichtenberg. Das Patenkind wird doch gewiss, sobald es selber lesen konnte, diesen Brief einmal vorgezeigt bekommen haben. Mutwillig, wie er selber sagt, schweift Lichtenberg hin und her zwischen der gravitätischen Welt der Gelehrsamkeit mit ihren Kompendien, Systemen und Polemiken und der kreatürlichen Welt des Neugeborenen, das die Erlernung der allerersten Kulturtechniken erst noch vor sich hat. Und wie der Professor lehrbuchmäßig Punkt für Punkt den Gebrauch einer Sache erklärt, deren Gebrauch sich am leichtesten ohne weitschweifige Erläuterung erlernt, nimmt er das Kleine schon ernst als Mensch und deutet ihm schon seinen künftigen Lebensweg an. Wie er andererseits die eigene gravitätische Welt recht gern dem Spott ausliefert, da manche ihrer Forschungsgegenstände wohl zuweilen ebenso überflüssigerweise mit großem theoretischem Apparat behandelt werden. Und indem er sich über sie lustig macht, schont er sich selbst keineswegs. Fünf Jahre später hatte Lichtenberg Gelegenheit, demselben Freund zum selben Ereignis zu gratulieren. Und wenn er auch denselben Kniff mit einem vorgeblichen Schreiben an das Neugeborene noch einmal anwendet, sieht die Welt nun, nach der Französischen Revolution, doch schon ganz anders aus. Liebster Freund, Sie müssen und müssen mir vergeben, wenn ich nicht gleich jeden Wechsel, den Ihre Liebe auf mich stellt, in der Münze honoriere, die Sie verlangen. Ich meine, wenn ich Ihre Briefe nicht gleich mit Briefen beantworte. Gerade diese Konventionssorte wird meinem Herzen am schwersten aufzutreiben. Kämen Sie einmal zu mir, bester Herzensmann, so wollte ich Ihnen erzählen, vorlesen, voressen und vortrinken. Ich wollte Ihre lieben Kinder und, mit Erlaubnis der Obern, auch Ihre Frau Liebste küssen und tausend Dinge tun und sagen und tun lassen und sagen lassen, woraus Sie sehen könnten, wie sehr ich Sie liebe und wie präzise ich Ihre Briefe mit stillem Dank beantworte. Aber Briefe schreiben, schreiben, mit Tinte und Feder auf Papier, das, Engelsmann, ist mir zuweilen so schwer, als über einen Zaun zu springen. Aber freilich, wenn es so geht, so muss man. Doch hierzu gehört eine neue, reine Seite, also umgewendet. Lieber kleiner Hermann Hollenberg, sei mir tausendmal gegrüßet, deiner braven Eltern wegen, die ich liebe und denen du so viele Freude machst und, wenn du ihnen folgsam bist, noch ferner machen wirst. Aber erlaube mir, einem alten Freunde deines guten Vaters und der die Welt etwas besser kennt, ein paar Worte. Ich sehe, du hast keine Hosen an. Solche Menschen heißt man jetzt sans culotte. Und darunter versteht man in vielen Gegenden deines deutschen Vaterlandes die Satansbrut der Aufklärer, Philosophen, Volkslehrer und Freidenker, kurz alle Menschen, die sich nicht auf die goldene Dosenjägerei legen. Ob es uns nun gleich keine Schande macht, wenn du ohne Hosen in die Welt zu kommen oder, wie deines Vaters Freund, bald ohne welche hinauszugehen, so bedecke dich ja mit diesem nötigen Kleidungsstück, solange du in der Welt wandelst, und lasse sie dir so schneiden, dass sie womöglich noch über Augen und Ohren gehen. Und trage auch deinen Kopf im Hosenlatz, so wird es dir nie fehlen. Vor allen Dingen aber, bester Herzensjunge, befleißige dich. Mein Gott, was mache ich? Ich dachte nicht, dass sich Wahrheiten nicht mehr gut auf der Post verschicken lassen. Also, das Übrige einmal mündlich. Oh, Scherz beiseite. Häusliches Glück hat mir einen herzlich schönen lieben Abend gemacht. Wenn ich nur Geduld und Kraft zu schreiben hätte. Stundenlang habe ich heute Ihren letzten Brief gesucht, um einiges daraus zu beantworten. Es ist mir unmöglich gewesen, bei meiner Ungeduld ihn zu finden. Und da ich eben heute etwas Laune zu schreiben habe, so drängen sich die Briefe so fürchterlich, dass ich schließen muss. Empfehlen Sie mich daher Ihrer lieben Frau Wöchnerin und Ihrem kleinen Sans-Culotte Arminius und allen übrigen recht herzlich und vergessen Sie mich nicht, Ihren treuen Georg Christoph Lichtenberg. Schon die lange entschuldigende Einleitung über das Ausbleiben seiner Briefe ist typisch für Lichtenbergs Spätzeit. 1789 hatte er, der immer kränkelnde, sich schon auf dem Totenbette geglaubt. Ein halbes Jahr lang hatte er sein Bett nicht verlassen können. Dies war die deutlichste Zäsur in seinem ganzen Leben, die er selbst mehr als einmal in Zusammenhang mit der großen Zäsur in der politischen Welt brachte. Nach 1789 hatte er immer mehr Mühe, mit seinen dringendsten Arbeiten zu Rande zu kommen und wurde darüber ein immer säumigerer Briefschreiber. Er entschuldigte sich immer öfter mit seiner Gebrechlichkeit, gab öfter seinem Hang nach, alles vor sich herzuschieben, wurde fast pathologisch ängstlich, zu Zeiten geradezu menschenscheu, und war von der peinigenden Furcht besessen, seine Briefe könnten geöffnet werden und ihm schaden. Das klingt auch hier in diesem harmlosen Gratulationsschreiben an, die Besorgnis, sich politisch zu äußern, die Sorge, die Universitätsstadt Göttingen mutwillig in den Verdacht des Sympathisierens mit den Revolutionären zu bringen. Der Spott über die Sans-Culotten, den Lichtenberg wohl im Innersten in vielem Recht gab und deren Prinzipien er akzeptierte, auch wenn er deren Verwirklichung heftig kritisierte, richtet sich hier gegen die bierernsten Weltverbesserer. Sie setzt er mit dem kleinen Hosenmatz gleich, wie er diesen zu ihnen aufhebt und ihm sofort die Probleme der großen Welt vorstellt, gegen deren Andringen man sich am besten die Hosen so groß schneidern lässt, dass sie über Augen und Ohren gehen. Und die kleine Andeutung, dass der eine jetzt ohne Hosen auf die Welt kommt, die der andere bald ohne Hosen verlässt, ist, so spielerisch sie auch klingt, sehr ernst gemeint. Lichtenberg fühlte sich frühzeitig gealtert und glaubte, nach seiner schweren Krankheit nicht mehr viel vom Leben erwarten zu können. Er starb 5,5 Jahre nach diesem Brief. Und doch ist dieses melancholische Wissen um die eigene Vergänglichkeit hier aufgehoben in heiterem Spiel, das die Gegebenheiten nimmt, wie sie sind, aber über sie triumphiert, indem es ein Reich der Fantasie errichtet, in dem das große Klein und das kleine Groß, das kindliche Ernst und das ernste Kindlich, das private politisch und das politische privat sein kann, ohne dass ihm die Wirklichkeit darüber zerfiele. Es ist eine im Leiden geprüfte, heitere Lebensweisheit, die aus solchen Altersbriefen spricht. Aber auch in seiner besten Zeit war Lichtenberg fähig gewesen, das Drückende heiter darzustellen. Bedenkt man zum Beispiel den Stand der Medizin im 18. Jahrhundert und die geringen Möglichkeiten, die man damals zur Schmerzbekämpfung hatte, verrät es schon viel Humor, wenn man liest, wie Lichtenberg über sein eigenes Zahngeschwür und das Fieber eines Freundes schreiben konnte. Das hätte ich dem Fieber wohl gleich voraussagen wollen, dass es bei dem Herrn Kriegssekretär an den Unrechten kommen würde. Vermutlich ist es mit einer solchen Ladung von China, und zwar unter dem höchsten Kommando des Herrn Kriegssekretärs selbst, so empfangen worden, dass ihm die Lust zu ferneren Eroberungen vergangen ist. Ich gratuliere indessen herzlich wegen der erfochtenen Viktorie, die ein wahrhaftes Veni Vidivici gewesen sein muss. Ich bataillere auch. Es ist mir ein dicker Backen in die rechte Flanke gefallen und hat sich unter den Zähnen verschanzt. Ich habe ihm sogleich alle Zufuhr an Fleisch, Wein, Kaffee, Gewürzen und dergleichen abgeschnitten und einen Damm von Feigen entgegengesetzt, um alles fernere Eindringen zu hemmen. Er kehrt sich aber nicht daran, sondern wirft seine Werke ungestört auf, sodass ich fürchte, es wird ohne ein dezisives Treffen und Blutvergießen nicht abgehen. Und eine Woche später konnte er melden, gestern Nachmittag zwischen 2 und 3 kam es zwischen meinem Backen und mir zum Treffen. Wir attackierten mit dem Degen in der Faust. Ersterer wurde total geschlagen und um 4 las ich mein Publikum schon wieder. Indessen hat mich der Sieg nicht wenig Blut gekostet und ich überlasse die Ehre, so gesiegt zu haben, sehr gerne anderen. Die kriegerische Terminologie verwendet Lichtenberg, der mit dem Kriegswesen nichts zu tun hatte und auch nichts zu tun haben wollte, wohl nur als literarische Reminiszenz an Lawrence Sterns Tristram Shandy. Etwas von dessen Laune verrät auch ein heiterer Brief des jungen Lichtenberg aus Osnabrück an seinen Freund Dieterich zu Hause in Göttingen. Er enthält eine Rede an seinen Hosenknopf, die in ihrer teils gefühlvollen, teils satirischen Zuwendung zu den kleinen Dingen, so auch im Tristram Shandy, oder in der Sentimental Journey stehen könnte. Ich weiß nicht, ob du den großen gelben Hosenknopf gekannt hast, den ich voriges Jahr zu oberst an meinen Hosen trug. Es war der einzige metallene an meinem ganzen Leibe. Er hat mich nie verlassen. Seit 1769 versah er diese Stelle mit einer für einen Hosenknopf bewundernswürdigen Treue und Ernst. Da ich hier merkte, dass ihm der Dienst sauer wurde, so adjungierte ich ihm einen neuen Modeknopf, der ehemals auf Swantons Uniform gesessen hatte. Das Regiment liegt jetzt in Minorca. Dieses nahm er übel. Im Dezember fing er an zu klagen und den Kopf zu hängen. Und gestern Nachmittag zwischen 3 und 4 zerriss das Band, das uns über 3 Jahre aneinander geknüpft hatte. Ich meine, die Seite im Holz. Und er lag vor mir auf der Erde. Ich nahm den armen Teufel auf und sah ihn eine Zeit lang an mit einem Mitleid, als wenn er mein Nebengeschöpf gewesen wäre. Habe Dank, sagte ich ihm, Erster unter den Knöpfen, für deine Dienste. Wer weiß, ob ich nun nicht ewig die Hosen heben muss. Ruhe sanft, ein Philosoph erkennt deinen Wert. Und damit flog er in einen Bach, der unter meinem Fenster wegfließt. So dichterisch, als je einer in einem Liedchen gemurmelt oder gerieselt hat. Wanderer, sieh diesen Hosenknopf, den treuesten seines Geschlechts, an. Statt über dieses Lob zu lachen, so fühle erst, ob dir der Deinige noch fest sitzt, und gehe weiter. Elemente des Gefühlvollen und Spielerischen finden sich, zumal beim jungen Lichtenberg, allenthalben. Immer wieder beschreibt er seine Gefühle vor, während und nach dem Empfang eines Briefes. Er schildert Tagträume und geht von diesen zu realistischen Beschreibungen über. Er führt dritte Personen redend ein, so dass manche seiner Briefe mehrere Rollen für verschiedene Sprecher, Diener, Barbier, Professor und so weiter angeben. Ja, er versucht sogar, sich vorzustellen, was die Empfängerin eines Briefes aus England wohl ihm geschrieben hätte, wenn sie an seiner Stelle gewesen wäre. Er komponiert also in den Rahmen eines eigenen, echten Briefes einen fiktiven Fremdenbrief. Er kann bei heiterer Laune in Knittelverse übergehen in der Art von Hans Sachs oder bei Bedarf auch in einen gespreizten Pentameter, wo er die gemessene Sprache der Xenien, Goethes und Schillers parodieren will. Er ist sensibel für die Spracheigentümlichkeiten seiner Umwelt, Beispielsweise verulgt er die Redeweise in Dietrichs Haus in manchen Briefen an diesen Freund und seine Frau. Er ist höchst reizbar, orthografischen Neuerern gegenüber, die Klopstock folgend das deutsche Konsonantensystem etwas vereinfacht schreiben wollten. Immer wieder verspottet er die Neuerungen durch übertreibende Nachahmung. Genauso geht es den Genies des Göttinger Heinz und dem Sturm und Drang. Er äffte ihre affektiert verkürzte oder übertrieben aufgeladene Redeweise nach, um ihren Mangel an gesundem Menschenverstand bloßzustellen. Überhaupt liebte er es, dem Volk aufs Maul zu schauen. Sein Gartenhaus außerhalb der Mauern Göttingens lag an einer wichtigen Landstraße, der Durchgangsstraße von Frankfurt nach Hamburg. An diesem Gartenhaus hatte der Experimentalphysiker Lichtenberg im Jahre 1780 den ersten Blitzableiter Göttingens installiert. Darüber berichtet er seinem Freund Schernhagen in Hannover. Nun steht der Blitzableiter. Ich habe gestern den ganzen Tag von 6 des Morgens bis 8 des Abends damit zugebracht. Sonderbar war es, dass es um 2 Uhr in der Ferne an zu donnern fing. Wir mussten also eine Leitung so gut als möglich in der Eile machen. Die Wolke kam auch und es regnete sehr stark, allein es blitzte und donnerte nicht mehr. Einige Partikularitäten sind noch nicht zustande. Künftigen Montag soll die Beschreibung erfolgen. Einige Urteile darüber, die ich gestern von Vorbeigehenden gehört habe, kann ich aber eurer Wohlgeboren nicht länger vorenthalten. Einer sagte, siehe du, der Magnetstein steckt schon. Es ist kein Magnetstein, sagte der andere, es ist ein Wetterlüchter. Noch ein anderer Wortführer in einer Gesellschaft von einigen Kerlen und Weibern sagte, oben an der Spitze blitzt es und unten auf dem Kessel donnert's. Andere sagten, sobald als es dunkel wird, so geht's los. Und wirklich soll eine Menge Menschen dagestanden haben, bis es Nacht wurde. Die meisten glauben, jedes Gewitter schlüge jetzt in das Gartenhaus ein. Ist das nicht schön? So mag wohl öfters der Himmel über unsere Theorien und Mutmaßungen lächeln. Der Haushälterin eines Kollegen, die ihm zur Errichtung des Blitzableiters gratuliert hatte, antwortete er mit folgendem artigen Billett. Hochedle, hochzuehrende Jungfer Kochin. Unter allen Personen, aus deren Nachbarschaft ich mit Gottes Hilfe den Blitz verbannt habe, sind Sie die Erste, die mich dafür belohnt hat. Und zwar mit den herrlichsten Früchten des Sommers. Die anderen, zumal die, die in den kleinen Häusern wohnen, haben mir statt Rosen Flüche zugesandt. Ich werde die Geschenke beider Art nicht vergessen und hoffe auch, dass der Himmel, da ich es so wenig imstande bin, selbst zu tun, beide vergelten wird. Ich verharre hochachtungsvoll, euer hochedeln, ergebenster Diener Georg Christoph Lichtenberg. Man hört, dass er es verstand, mit allen Ständen umzugehen und immer den rechten Ton zu treffen. Das spiegelt sich sehr schön auch in den Anreden der Korrespondenten. Titulatur war in der Ständegesellschaft nämlich ein heikles Thema. Wenn er an seine Obrigkeit in Hannover schreibt, um sich mit ein paar Zeilen für eine Gehaltserhöhung zu bedanken, lautet die Anrede nach dem Formular der Zeit so. Königlich Großbritannische zur kurfürstlichen braunschweigisch-lüneburgischen Landesregierung hochverordnete Herren geheimen Räte, hochgeborene, hochgebietende Herren. Am häufigsten verwendet Lichtenberg die gemessen förmliche Anrede Euer Wohlgeboren. Briefe an Freunde und Kollegen, mit denen er regelmäßig korrespondierte, überschrieb er gelegentlich einfach mit PP, Premissis Premittendis, zu Deutsch nach Vorausschickung des Vorauszuschickenden, wenn er nicht gar alle Formeln wegließ. Intimere Anreden wagte er nur solchen Menschen gegenüber, mit denen er in jahrelangen vertrautem Umgang lebte. Mein lieber Dietrich, liebster Freund. An seine Frau schrieb er, meine Liebe, liebster Schatz. Selten noch einmal übermütig, guten Morgen Zuckerpüppchen. Übrigens waren nicht alle Zeitgenossen so taktvoll wie Lichtenberg und auch nicht so ängstlich, die Formen zu wahren. Johann Reinhold Forster schrieb einmal geradezu, sich alle weiteren Titulaturen verbittend, im PS zu einem seiner Briefe an Lichtenberg, keine Wohlgeboren mehr, schlecht und recht, ich bin nicht besser geboren denn der Bettler. Ein Freund von Ihnen genannt zu sein, ist größerer Titel und mehr Würde, denn ein König zu sein. Die Spannweite von Lichtenbergs Briefen, wie sie sich schon in den Titulaturen ausdrückt, ist außerordentlich. Es findet sich alles, vom intimsten Billett innerhalb des Hauses oder zwischen Gartenhaus und Stadtwohnung bis zu brieflichen physikalischen Abhandlungen mit Formeln und Schemazeichnungen von Versuchsanordnungen. Meist geht er auf sein persönliches Befinden ein. In späteren Jahren findet man oft Klagen über den Gesundheitszustand, verbunden mit Entschuldigungen über das Ausbleiben von Briefen. Mehrfach schreibt er in seinen letzten Jahren, er wolle sich in einem öffentlichen Blatt für epistolarisch insolvent erklären lassen. Mehrfach auch, dass die Erläuterungen seines Zustandes und die Entschuldigungen für so spätes Schreiben einen eigenen Brief füllen würden, für den er aber gerade keine Zeit habe, weshalb er gleich mit dem zweiten Brief beginne und zur Sache komme. Trotzdem sind die Briefe immer beherrscht, geradezu geläutert. Vergleicht man Lichtenbergs Briefe mit seinen Tagebüchern, so stellt man fest, dass er offenbar, wenn es ihm schlecht ging, was in den Tagebüchern immer aufs Penibelste mit allen Details festgehalten ist, nach Möglichkeit keine Briefe schrieb. Er schrieb Briefe, wenn er bei Laune war, wenn er con amore schreiben konnte. Manche Briefe sind sehr freimütig und häufig etwas erotisch gewürzt. Aber er schrieb nie unkontrolliert und blieb bei allem Fantasiespiel immer vernünftig und logisch klar. Es gibt einzelne Briefe, die geradezu einen methodischen Leitfaden für Naturwissenschaftler darstellen und von hohem wissenschaftlichem Ethos zeugen. Lichtenbergs Größe liegt gerade in seiner seltenen Balance von tiefster Empfindung und höchster gedanklicher Klarheit, von fast pathologischer Reizbarkeit und der seltenen Gabe, sie in den Briefen nach dem Maß der Einsicht und Empfänglichkeit seiner Korrespondenten zur Darstellung zu bringen. Weil Lichtenberg ein großer Stilist war, ist auch der Übergang vom Privatbrief zum Brief als literarischer Gattung bei ihm fließend. In einem damals nicht veröffentlichten Privatbrief aus London hat man später die erste deutsche Großstadtschilderung von Rang erkannt. Andere Briefe aus England, die minutiös Schauspieler und Schauspiel beschreiben, wurden mit der Absicht der Veröffentlichung geschrieben und machten seine Zeitgenossen schon staunen über diesen Menschenbeobachter und Kenner des englischen Theaters. In einem Brief an den Berliner Literaturkritiker und Verleger Nicolai, ebenfalls einen guten Freund, hat Lichtenberg sich einmal über die Kunst des Schriftstellers geäußert mit Worten, die sich auch auf seine Briefe anwenden ließen. Wer ist wohl in der Welt, der nicht in seinem 50. Jahre, wenn er auf sein vergangenes Leben zurückblickt, finden sollte, dass er ein ganz anderer Mann werden würde, wenn er sein Leben noch einmal leben könnte? Und was für eine Lektion würde das nicht werden, wenn Männer von Geist am Ende ihres tätigen Lebens alle diese Korrigenda sammelten und sie so viel wie möglich detailliert und individualisiert mit aller Macht des Stils der Welt übergeben. Ich verstehe hierunter keine Konfessionen. Der Roman brauchte auch nicht das Leben des Verfassers zu sein, nur verwebt müsste es darin sein. Dichtung könnte immer die Maschinerie ausmachen. Freilich, schreiben müsste man gelernt haben. Und die Kunst verstehen, wenn ich so reden darf, sich selbst auszusprechen, so individuell als möglich. Sie hörten »Die Kunst, sich selbst auszusprechen, so individuell als möglich«. Ein Essay von Georg Christoph Lichtenbergs »Briefe« von Michael Maurer. Es sprachen Heiner Schmidt und Helmut Wüstmann.